Satan, you will not steal, you will not lie, you will not fornicate, you will not kill. Weil erst wenn du der Stimme des Satans gehorchst, dann wirst du anfangen zu stehlen, zu lügen und zu Unzucht, all diese Dinge wirst du anfangen zu tun, sobald du der Stimme des Satans gehorchst. Remember the book of James. It says, if you violate one, you violate all. Jakobus because lesen, they are all together. Wenn du you cannot separate them. In einem if you can steal, you can kill. If you are, I don't know, do you get it? In Jakobus lesen wir, dass wir in einem, wenn wir eins verfehlen, sind wir in allem schuldig. Und genauso ist es auch, dass wenn wir Mörder sind, sind wir auch Lügner. Wenn wir Lügner sind, sind wir auch Menschen, die Unzucht treiben. Alles ist eins. Et donc Jacques nous dit aussi que si tu n'es pas capable d'obéir à toute la loi, là tu as commis tous les péchés. Ça signifie que si par exemple tu mens, tu es aussi une personne qui tue. Si tu commets la fornication, tu es aussi une personne qui ment. Donc c'est tu commets tous les péchés. Amen. Amen. The book of James 2 verse 10. Jakobus 2 Vers 10. Jacques 2 verset 10. It says, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Jakobus 2 Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. The supernatural sin is you are not believing Christ Jesus. Die übernatürliche Sünde ist, dass du nicht an Christus Jesus glaubst. Et le péché surnaturel, c'est que tu ne crois pas à Jésus-Christ. Sin is either you are not believing Christ or you are believing Satan. Sünde wird, dass du nicht Christus glaubst oder dass du dem Satan glaubst. Le péché est soit que tu ne crois pas à Jésus-Christ ou bien tu obéis à la voix du diable. No sin is plural. They are both singular. No sin is plural. They are both singular. Keine Sünde. The natural sin and the supernatural sin. Keine Sünde ist plural. Beides ist singular. Die natürliche Sünde und die übernatürliche Sünde. Donc aucun péché est pluriel, c'est toujours singulier. Donc le péché naturel et aussi le péché surnaturel. Let's go to 1 John again. 1 Johannes. 1 Jean encore. 5 verse 17. 1 Johannes 5 17. 1 Jean 5 verset 17. He said, all unrighteousness is sin. And there is a sin not unto death. The natural sin is not unto death. Die natürliche Sünde ist nicht zum Tode. La mort, le péché naturel, ça n'amène pas à la mort. Amen. It is the supernatural sin that is unto death. Es ist die übernatürliche Sünde, die zum Tod führt. Mais c'est le péché surnaturel qui mène à la mort. God is not going to ask you about your natural sin. Gott wird dich nicht über deine natürliche Sünde ausfragen. Parce que Dieu ne va pas te demander sur concernant tes péchés naturels. For him, he is after the supernatural sin. That is ignoring Christ. Denn ihm geht's um die übernatürliche Sünde, nämlich Jesus Christus zu verweigern, ihn zu ignorieren. Mais pour lui, il s'agit du péché surnaturel qui est ignorer et rejeter le Christ. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You can see here it says he called it that sin. Sünde. It's not plural, but singular. Es ist singular, nicht plural. Donc ici encore, on peut voir que c'est pas pluriel, mais c'est singulier. The natural sin is not unto death. Die natürliche Sünde ist nicht zum Tode. The world might condemn you. People might condemn you. Religious people might condemn you. But before Christ, we are talking of Christ, of Christ Jesus here. Leute werden dich vielleicht verurteilen, Leute werden dich sogar ins Gefängnis stecken dafür. Aber vor Christus gilt die übernatürliche Sünde. Die ist die Sünde, die dich auf ewig verdammt. Malgré les gens religieux, le monde va te condamner pour le péché naturel. Tu dois savoir que ce n'est pas le péché naturel qui mène à la mort. I'm not saying if you commit natural sin that people will not hate you. Religion will not condemn you. Are you getting it? People will not You know, there's punishment here on earth for you. And people, you know, you are here, you know what it is. So go and kill somebody. Yeah. Amen. Wir wissen, dass es für die natürliche Sünde eine Quittung gibt, eine Bestrafung gibt. Ob es jetzt die Verachtung der Menschen ist, Verachtung von Religiösen, oder ob es auch ein Gefängnisurteil ist oder ob es eine Bestrafung ist, Geldstrafe. Man wird für diese natürliche Sünde hier auf Erden bestraft, weil man in diesem System lebt. Et tu dois savoir que si tu commets par exemple un péché naturel, comme par exemple tu tues une personne, tu dois savoir qu'il y a aussi une punition ici sur terre. Les gens vont te détester, les gens religieux vont te condamner, ou bien tu vas même aller aux prisons. You know, if you beat the lights on your car, you pay the price. Mm-hmm. Genauso, wenn du über Rot fährst dann und geblitzt wirst, dann kriegst du eben die Rechnung nach Hause. Oder wenn du zu schnell fährst und dabei jemanden tötest, musst du eben hinter Gittern. Also es gibt diese, das sind diese Prinzipien dieser Welt. Oder wenn du, par exemple, tu dépasses un feu rouge, tu vas aussi payer cher, mais toi-même tu es une personne. There is a sin not unto death, because it has been paid for. Es gibt eine Sünde, die nicht zum Tode ist, weil sie bezahlt wurde. Il y a un péché qui ne mène pas à la mort parce qu'on a payé pour ce péché. It has been paid. Sie wurde bezahlt. Ça a été payé. Praise the Lord. Hallelujah. And you call it a sin. It is a sin because again they are in one box. Und es ist Sünde, weil es in einer Box ist. Es gehört zu einer Kategorie. Sie sind eins. Et c'est c'est un péché parce que ça se trouve dans une boîte. All that religion calls sin. Alles, was Religion Sünde nennt. Tout ce que la religion appelle un péché. Amen. They are together. Sie gehören zusammen. They are just one. Donc ils sont tous un, ils sont tous dans une boîte. And they don't lead to death. Aber sie führen nicht zum Tod. Mais ils n'amènent pas à la mort. They don't lead to death because man inherited it. Sie führen nicht zum Tod, weil der Mensch es geerbt hat von Adam. Ils ne mènent pas à la mort parce que l'homme a hérité ses péchés d'Adam. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It is like this. You know, it is not your fault that you commit all those sins. It's not even your fault. Es ist nicht deine Schuld, dass du all diese Sünde begehst, weil Gott weiß, dass du das vererbt bekommen hast von Adam. Et Dieu le sait aussi que c'est même pas ta faute que tu commets tous ces péchés parce que tu l'as hérité. It is your nature. Es ist deine Natur. C'est ta nature. You are born to do that. Du bist geboren, diese Dinge zu tun. Tu as été né pour commettre tous ces péchés. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And that's why if you are even doing one, thinking you cannot do the others, you are a liar. See, wenn du meinst, eine Sache zu tun, aber eine andere Sache auf keinen Fall niemals tun würdest, dann bist du ein Lügner, du bist zu allem fähig. C'est ça, pourquoi tu penses que tu peux seulement commettre un péché, mais tous les autres, tu vas jamais le faire. Là, tu es menteur parce que tu es capable à tout commettre. It means you don't know the power of the flesh. Das heißt, du kennst die Kraft des Fleisches nicht. Du kennst die Kraft des Satans nicht. Du unterschätzt sie. Ça signifie que tu ne connais pas la puissance de la chair et tu ne connais pas aussi la puissance du diable. God is not going to blame you for committing them. Gott wird dich nicht dafür wird dich nicht dafür schuldig sprechen, weil du all diese Sachen tust. Donc Dieu ne va pas te donner la faute parce que tu commets toutes ces choses. Praise the Lord. Hallelujah. Remember when they brought somebody before him in John 8. Let us go to John 8. Johannes 8. They brought somebody before him in John 8. Erinnert euch, als sie eine Person vor ihn gebracht hat, um über diese Person zu richten. Et on va voir, on va lire l'histoire d'une femme qui a été amenée vers Jésus-Christ dans Jean 8. From 1 to 11. Johannes 8, von 1 bis 11. Jean 8, verset 1 à 11. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus went unto the Mount of Olives. And early in the morning, he came again unto the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. Praise the Lord. Hallelujah. He taught them. Hat sie gelehrt. Les enseignants. And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman. Trois. Taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. That's five. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what said thou? Verse 6. This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let me first cast a stone at her. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said, no one is without sin. Jesus sagt hier ganz klar, niemand ist ohne Sünde. Donc ici Jésus Christ nous dit que personne est sans péché. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convinced by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10. Sin. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, woman, where are those thine accusers? Have no man condemned thee? She said, no man, Lord. Verse 11. And Jesus said unto her, neither do I condemn thee. Go, sin no more. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He did not condemn this woman. Er hat diese Frau nicht verurteilt. Le Christ n'a pas condamné cette femme. Amen. Because of what man calls sin. Wegen dem, was der Mensch Sünde nennt. À cause de ce que l'homme appelle un péché. He did not condemn this woman. Er hat diese Frau nicht verurteilt. N'a pas condamné cette femme. Because man inherited sin. Weil der Mensch hat die Sünde geerbt. Parce que l'homme a hérité le péché. He did not condemn this woman. Er hat diese Frau nicht verurteilt. Il n'a pas condamné cette femme. Because none of them that can, there's none of them that cannot do that. Weil niemand von diesen Leuten ist nicht in der Lage, das Gleiche nicht zu tun. Parce que personne, donc personne de ces gens-là n'est pas capable de ne pas faire ce que la femme a fait. He did not condemn this woman. Er hat die Frau nicht verurteilt. Il n'a pas condamné cette femme. Because if they don't fornicate, they better, you know, all the laws. Mm. If you violate one, you commit all. Weil wenn sie zwar keine Unzucht treiben, aber dann wiederum hinterrücks lügen, sind sie in allem gleich schuldig mit dieser Frau. Parce que même si, par exemple, les autres ne commettent pas la fornication, mais ils sont en train de mentir, c'est la même chose parce que c'est toute la loi qu'on doit observer. He then said, go and sin no more. Er sprach, geht hin und sündigt nicht mehr. Il a dit ici dans verset 11, va et ne pêche plus. It is not about sin. Es geht nicht um die Sünde. What man calls sin. Was der Mensch Sünde nennt. It is what Christ calls sin. Sondern was Christus Sünde nennt. Il ne s'agit pas de ce que l'homme appelle un péché, mais de ce que Jésus-Christ appelle un péché. Jesus was not saying, don't go and fornicate any longer. Jesus hat nicht gesagt, geh und treib keine Unzucht mehr. Le Christ n'a pas dit, vas-y et ne He was not saying. He was not saying. Don't go. Don't continue and fornicate, because that was why they brought him. Amen. He was Jesus was not after what they call sin. Jesus hat nicht gesagt, geh und tu keine Unzucht mehr, weil er war nicht hinter dem, was diese Menschen, was diese Pharisäer als Sünde erachtet haben. Donc Jésus-Christ n'a pas dit, oui, vas-y et ne continue plus dans la fornication. Non, il a seulement parlé du péché selon sa propre définition. Jesus was after this woman depending on him. Jesus war hinter hinter dieser Frau, dass sie sich auf ihn allein verlässt. Mais pour le Christ, il s'agissait que la femme dépend maintenant complètement de Jésus-Christ. Go and depend on me. Geh und verlass dich auf mich allein. Vas-y et dépend seulement de moi. Go on and continue. Go and start in me. Geh und fang in mir an. Vas-y et commence en moi. Vas-y et vis en moi. The next verse will help you to understand that. Der nächste Vers wird uns helfen, das noch besser zu verstehen. Oui, verset 12 va t'aider à comprendre. Ce passage. Amen. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Amen. I don't know if you get it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is saying it's about me. Jesus, I am the light of the world. Before you cut me, you are in darkness. Ich bin das Licht der Welt. Ohne mich bist du in Dunkelheit. Aber wenn du bei mir bist, wandelst du automatisch im Licht. Mm. Verset 12, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. If you follow me, no darkness. Wenn du mir folgst, wird die Finsternis keinen Platz haben. Si tu me suis, il n'y a pas le ténèbre. All sins, they are all darkness. Denn alle Sünde ist Finsternis. Que tous les péchés sont les ténèbres. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, Jesus used law a lot. Jesus hat das Gesetz oft benutzt, als er hier physisch war auf Erden. Le Christ a utilisé la loi plusieurs fois quand il était sur Terre. He used miracles, what man and religion call miracles. Er hat das, was Menschen und Religion Wunder nennen, benutzt, um Leute zu ziehen. Il a utilisé ce que l'homme et la religion appellent le miracle pour attirer les gens. Amen. Using what they call miracle is using law. Das zu nutzen, was sie Wunder nennen, ist Gesetz. Utiliser ce que eux ils appellent un miracle, c'est oui, utiliser la loi. Remember Luke 10, verse 17. Lucas 10, vers 17. Luke 10, verset 17. Amen. Jesus said, you know, when he sent the 70. Als er die 70 losgeschickt hat. Jesus said, don't rejoice because of law. Jesus sagt, freut euch nicht wegen dem Gesetz. Jésus-Christ a dit, ne vous réjouissez pas à cause de la loi. Because of, but because of grace. Avec la gnade. Mais à cause de la grâce. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Though it was in your name. If you go there, let's go there. Auch wenn es in deinem Namen war. Praise the Lord. Hallelujah. The Christ's name was mentioned here. Der Name von Jesus Christus wurde genannt. Luke 10, verse 17. Lukas 10, Vers 17. Bien que le nom de Jésus-Christ a été mentionné ici, on va lire maintenant Luc 10, verset 17. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. They obey us. Problem, obey us through your name. You, we and you. Probleme gehorchen uns wegen deinem Namen, wegen dir und uns, wegen deinem Namen, den wir verwenden. Verset 17. Les 70 revient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Must be Christ alone. Aber es muss Christus Jesus alleine sein. Mais il doit seulement s'agir de Jésus-Christ. Amen. Amen. And in verse 20. Verset 20. Amen. Our joy should be based on his grace for us. Unsere Freude soll allein auf der Gnade, die für uns hat, basieren. Verset 20, on a écrit que notre joie doit seulement dépendre à sa grâce pour nous. Our joy should be based on our inheritance. Unsere Freude sollte auf unserem Erbe liegen. Dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Das ist unser Erbe. Donc notre joie doit seulement dépendre à notre héritage. Le fait que nos noms sont écrits aux cieux, c'est ça notre, notre joie. Praise the Lord. Hallelujah. You can see it here in verse 20. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And again in verse 17. Verset 17. Of Luke 10. Lukas 10, Vers 17 nochmal. Amen. He's just here to call them. He himself used miracle to call people. Er selbst hat Wunder genutzt, um Leute zu ziehen. Donc, le Christ lui-même, il a utilisé les miracles pour attirer les gens. You can see what was giving them joy here. Du ihr seht, was ihnen hier Freude bereitet hat in Vers 17. Und die Dinge, die les ont donné la joie. Jesus used the same thing to call people. Jesus hat das gleiche genutzt, um Leute zu rufen. Donc, Jésus-Christ a utilisé ces choses-là pour attirer, pour appeler les gens. Because that is what they can understand. Weil das ist das, was sie verstehen können. Parce que c'est la seule chose que l'homme peut comprendre. Then he now said, what I used to call them should not be your joy. Aber er sagt, das, was ich genutzt habe, um sie zu ziehen, soll nicht eure Freude sein. Et le Christ nous dit ici maintenant, la chose que j'ai utilisée pour t'attirer, ça ne doit pas te donner la joie. Though I used it to call them. Auch wenn ich es genutzt habe, sie zu rufen, dennoch ist das nicht euer Erfolg. Bien que j'ai utilisé ces choses pour les attirer, ça ne doit pas être votre joie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord. Is good if used properly. Das Gesetz ist gut, wenn es gesetzmäßig genutzt wird. La loi est bonne si on l'utilise correctement. To train children, for example. Um beispielsweise Kinder zu erziehen. Par exemple, pour éduquer les enfants. Amen. Amen. Even in the natural world. Selbst in der natürlichen Welt. Même au monde naturel. Children can only understand law and not grace. Kinder verstehen nur das Gesetz und nicht die Gnade. Les enfants comprennent seulement la loi et pas la grâce. It's like if you want a child, if you want to teach a child how to cross the road. Wenn du zum Beispiel einem Kind beibringen willst, wie es über die Straße geht. Si tu veux par exemple montrer un enfant comment traverser la route. Amen. Amen. You are going to use law. Wirst du das Gesetz nutzen? Tu dois utiliser la loi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And you are going to tell because that child cannot understand anything. He can only understand that we beat you. Don't, if you don't look at your right, your left, if you don't look at it like this, look at it like this, and you cross, I will beat you. You know, at that particular time, you understand what it is to beat. You know what it is to beat. That's law. Are you getting it? And when I'm coming, shut. When that child is now 20, 30, 40. He no longer look at this side or this side. Mm. So that he's no longer under law. So that the mother will not beat him or her. Yeah. But so that he will not be killed. Mm. I hope you understand. Mm. Praise the Lord. Beispielsweise, wenn du einem Kind erklärst, weshalb es einem Kind sagt, dass bevor es über die Straße läuft, soll es nach links und rechts schauen. Das Kind wird nicht verstehen, weshalb es nach links und rechts schauen soll, weil es nicht nachvollziehen kann, was passiert bei einem Aufprall mit einem Auto. Deswegen sagst du diesem Kind, wenn du das tust, dann kriegst du Schläge oder du kriegst wow. Na, aber du kriegst halt du das machst, du kriegst, gibt es Ärger. Das Kind versteht halt nur dieses Gesetzmäßige, dass wenn ich das tue, gibt es eine Strafe. Aber es versteht nicht, dass ich aus Liebe zu dem Kind, ich möchte das Kind angefahren. Das versteht es nicht. Das kann. Genau, es weiß gar nicht, was Leben oder Tod bedeutet. Und deswegen musst du es mit dem Gesetz erklären, dass es nach links und nach rechts schauen muss, bevor es über die Straße geht. Aber wenn dieses Kind irgendwann alt genug ist, wird dieser Mensch nicht mit 20 nach links und rechts schauen, weil sonst Angst hat, dass von seiner Mutter geschlagen wird, sondern er wird wissen, ich muss nach links und rechts schauen, damit ich nicht angefahren werde von einem Auto. Et si par exemple tu as un petit enfant et puis tu veux l'éduquer correctement, tu vas lui dire OK, avant de traverser la route, tu dois regarder à gauche et à droite. Si tu ne le fais pas, je vais te frapper. Et c'est là où l'enfant va comprendre que oh, OK, je peux pas traverser la route sans regarder à gauche et à droite parce que sinon je vais être frappé. Mais ça, tu peux voir, c'est la loi parce que l'enfant est pas capable de comprendre quelque chose d'autre en dehors de la loi. Mais si cet enfant est maintenant, disons, adultère ou bien 16 ans, 17 ans, 18 ans et cet enfant continue toujours à, oui, regarder à gauche et à droite parce que cet enfant a peur d'être frappé. Là, cet enfant a un problème. Mais si il a vraiment compris de quoi il s'agit, là, il va savoir qu'il ne s'agit pas que ma mère m'ait frappé, mais le fait que je vais être, tué si je traverse la route sans regarder à gauche et à droite. You know, there are even some adults that they behave like children. Und es gibt sogar einige Erwachsene, die auch wie Kinder sich verhalten. Und deswegen muss man auch bei diesen Leuten das Gesetz anwenden, damit sie endlich hören. Et il y a aussi des adultes qui se comportent comme des enfants. Et puis même avec eux, tu dois aussi utiliser la loi. Amen. I don't want to call names. There was a time we traveled to Nigeria. And the family, there was problem between them and their and their child. And that child was not doing anything at home, always with phone, you know, pressing the phone all the time. You know, law is good if it's used properly. Mm-hmm. Then Anna said, why don't you use law? I did not say law. I said, why don't you? But I know that it was law. Well, then take the phone from her instead of fighting her. Are you getting? Instead, because praise the Lord. Hallelujah. That child cannot beat you. Amen. You take that phone from that child. And then you see. You use law on that child. That is very wonderful because that child needs to learn. Because that is what that phone is what that child is depending on. Are you getting it? Mm-hmm. And they took that phone from that child. Amen. Mm-hmm. But there was a time and I called it law. The mother wanted, you know, there was they did not that there was no. You have to understand law and grace. Du musst Gnade und Gesetz verstehen. Ne? Und beispielsweise, es gab eine Zeit, da waren wir in Nigeria und wir waren bei einer Familie zu Hause und die Mutter hat sich immer darüber beschwert, dass ihre Tochter immer wieder am Handy war und nicht mitgeholfen hat im Haushalt und generell einfach immer geistlich sozusagen abwesend war, weil es einfach immer wieder vertieft im Handy war. Und es hat sie halt so sehr gestört und dass sie sich deswegen immer wieder gestritten haben. Und dann habe ich der Mutter empfohlen, das Gesetz anzuwenden und diesem Kind einfach das Handy wegzunehmen. Oder es dem Kind das Handy zurückzugeben, wenn es dann halt beispielsweise die Dinge, die es hat tun soll im Haushalt, dann getan hat. Dann kann man das Handy zurückgeben. Und die Mutter hat dann gesagt, dass das halt Gesetz ist. Et il y a quelques années passées où on était au Nigeria, puis il y avait une femme qui m'a toujours dit « Ah, regardez mon enfant, ma fille, elle est toujours avec le portable, elle ne fait pas quelque chose à la maison. » Et j'ai demandé à cette dame « Pourquoi tu n'utilises pas, tu ne confisques pas cette portable ?» Et moi, je savais que c'est la loi, parce que si tu utilises la loi correctement, là, c'est vraiment bien même pour l'enfant, pour que l'enfant puisse maintenant changer. Et... Amen. Mm-hmm. And the mother said to that child, if you until you obey, you will not get the phone back. Mm-hmm. And this child started doing something. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. One day, the second day, then we were talking and I said, it was law that you use on her. Mm-hmm. And because they did not understand the word law, they thought, oh, any time you use law is evil. Mm-hmm. Law is good if you use it properly. Mm. He have his own position. Mm. He quickly went to take return the phone to the child. Mm. Are you getting it? Mm. I thank the Lord that this child responded and from there he started doing something. There was a change. Mm. You know, if you do not understand it, that very thing you are doing is to train that child. You can use law to train children. It is not for destruction, but to bring them to the right position. Mm-hmm. Though they are acting like children, and if they are acting like children, you use law on them to bring them back to grace. It's like giving their body to Satan to destroy so that they can be saved. Yeah. Und, nach dieser Situation hatte ich dann mit der Mutter und dem Vater darüber gesprochen und ich hatte dann ihnen gesagt, dass ja die Methode, die ihr angewendet habt, erfolgreich angewendet habt, weil das Kind nämlich dann, als das Handy weg war, dann auch die Sachen getan hat im Haushalt und mitgeholfen hat, weil es halt danach, weil es halt wieder das Handy zurückhaben wollte. Dann haben wir halt darüber geredet und hab ich ihnen gesagt, ja, ihr habt das Gesetz angewendet. Und weil sie dachten, dass das Gesetz direkt bösartig ist oder teuflisch ist, haben sie gedacht, okay, Gesetz, nee, das wollen wir nicht. Und haben dann das Handy wieder der Tochter zurückgegeben. Aber sie haben nicht verstanden, dass das Gesetz gut ist, wenn es gesetzmäßig richtig angewandt wird. Ne? Und, okay. Et après quelques jours passés, la femme a dit que oui, elle a confisqué le portable de son enfant et puis après elle a dit oui l'enfant a commencé d'aider à la maison et de faire des autres choses à la maison et après je lui ai expliqué que tu as utilisé la loi mais parce que eux ils ne pouvaient pas comprendre que c'est pas grave d'utiliser la loi ils ont directement remis le portable à cet enfant parce qu'il disait ok, c'est la loi, non, je veux pas, je n'ai pas vraiment envie d'avoir quelque chose avec la loi. Mais on doit savoir que la loi est bonne si on l'utilise correctement. Donc il y a toujours la position oui, dans laquelle tu peux utiliser la loi si c'est pour amener cette personne à la, au droit chemin. C'est la même chose quand Paul nous dit qu'on doit donner le corps une personne, on doit le donner au diable pour que cette personne soit sauvée à la fin. Amen. Amen. It's like we're here also. Sometimes hier. Manchmal benutze ich auch das Gesetz. If you don't do that, I will lock the kitchen. Wenn ich das und das nicht, wenn ihr das und das nicht tut, werde ich... Or I will take something and come and put it on the trapper. Werde ich die Küche abschließen oder irgendwas irgendwo anders hinstellen. Ich benutze das Gesetz hier im Haushalt auch. Et même moi aussi, parfois, j'utilise aussi la loi. Par exemple, si la cuisine est sale ou bien, oui, n'importe comment, là, je dis toujours, si vous ne nettoyez pas la cuisine, là, je vais fermer la porte de la cuisine. Amen. Amen. It's not out of hatred. It's not to destroy you, but to correct. Nicht aus Hass, sondern um dich zu verbessern. C'est pas par la haine ou bien pour te détruire, mais c'est pour te corriger. Amen. Amen. Because sometimes people understand the message of law than the message of grace. Aber manchmal verstehen die Leute die Botschaft des Gesetzes besser als die der Gnade. Parce que parfois l'homme comprend seulement oui, la voix de la loi et pas la voix de la grâce. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 4 from verse 1. Galater 4 von Vers 1. Verset 1. He said, now I say that the heir as long as he is a child, different nothing from a servant, though he is Lord of all. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord did not create any of us for destruction. Der Herr hat niemanden erschaffen, damit zerstört wird. Dieu n'a pas créé quelqu'un de nous pour être détruit à la fin. Amen. Amen. But until you come to that position to say Jesus is all, you are not there. Aber wenn du nicht an diesem Punkt bist, wo Jesus Christus alles ist, dann bist du noch nicht angekommen. Mais si tu n'es pas dans la position où tu dis que le Christ est tout, tu n'es pas encore là. It is not his will that any should perish. Es ist nicht sein Wille, dass irgendjemand zugrunde geht, sondern alle sollen zu Buße, alle sollen umkehren. Ce n'est pas sa volonté que quelqu'un périsse, mais qu'il veut que tout le monde se repente. For him, he loves to see everyone saved. Denn er liebt es, alle errettet zu sehen. Parce qu'il aime de voir tout le monde être sauvé. Praise the Lord. Hallelujah. But he's under tutor and groom and governors until the time appointed of the Father. Even so, we, when we were children, we are in bondage under the element of this world. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Before and now, for us. In Galater 4, 3 lesen wir, ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen, vorher und nachher. Verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Donc, il y a le temps avant et après. We thank the Lord for the truth we now accept. Wir danken dem Herrn für die Wahrheit, die wir jetzt akzeptieren. On remercie Jésus-Christ pour la vérité qu'on accepte maintenant. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4. Verset 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth his son made of a woman, made under the law. Amen. Amen. It talks about before the fall and now. Es geht vor dem Sündenfall. The coming of Christ. You know, you understand me? Before the coming of Christ and then the coming of Christ. Before you became a child of God and now. Und danach, bevor du ein Kind Gottes warst und jetzt. Donc verset 4 nous montre qu'il y avait le temps avant que le Christ vienne ici physiquement et aussi après et aussi le temps avant qu'on soit né de nouveau et après qu'on soit des enfants de Dieu. Verse 5. To redeem them that we are under the law. We were once under the law. Wir waren einst unter dem Gesetz. Nous avons été sous la loi. Amen. Amen. That we might receive the adoption of sons. And because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your heart, crying Abba Father. Wherefore thou art no more a servant. I don't want to explain here further. That we'll put this one to next time. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. There are a lot of things there. Amen. Viele Dinge hier, aber die werde ich erst nächstes Mal erklären. Donc dans verset 5, ici, il y a beaucoup de choses, mais je vais l'expliquer une autre fois. Amen. Amen. In Genesis 12, from verse 1 to 4. In 1. Mose 12, 1 bis 4. In Genèse 12, verset 1 à 4. God used law. Gott hat das Gesetz genutzt. Dieu a utilisé la loi. Amen. Amen. Let's go there and see. On va le lire. Genesis 12. 1. Mose 12. Genèse 12, verset 1 à 4. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Genesis 12. 1. Mose 12. Genèse 12. One to four. 1 to 4. Amen. Praise the Lord. Amen. Now the Lord has said unto Abraham, get thee out of your country, and from your kindred, and from your father's house, unto the land that I will show thee, and I will make of thee a great nation. You can see verse 2 is now law. In Vers 2 ist das Gesetz. Et dans verset 2, pour voir maintenant la loi. It's talking about reward. Es geht um eine Belohnung. Ça parle d'une récompense. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And you should know what at this time was the time. You know, somebody need to grow. Amen. This time for Abraham. Because he was still young in the Lord. In dieser Zeit war Abraham noch jung im Herrn, er musste noch wachsen. Ici, on peut voir qu'Abraham était encore jeune dans l'Éternel, il devait encore grandir. Amen. Amen. And make your name great. And I shall, you can see the world, I will bless you, I will do this, I will do this, so that he will obey him. Mm-hmm. Er seht hier die Belohnung und die das, was er erwartet, damit er ihm gehorcht, damit Abraham ihm gehorcht. Et ici dans verset 2, on peut voir la récompense que Jésus-Christ, que Dieu lui dit. Il a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand. Amen. Amen. And also verse 3, he said, and I will bless them that bless thee, and I will curse them that curse thee. You know, this will motivate you. Und auch 3. Das würde dich motivieren, etwas zu tun, etwas aufzugeben, weil du ja etwas gewinnst dadurch. Et on peut voir que si tu lis verset 2 et 3, ça va te motiver ou te pousser de faire quelque chose parce que tu sais que tu vas gagner quelque chose à la fin. Amen. It's like Peter and Peter, for example. Oui, Peter. You know, when that fish, throughout the night there was no fish, and when they were now able to get a lot of fish, you know. You know, his change, his world was changed. Mm. Are you getting it? Also die ganze that Nacht... miracle, Jesus was not after multiplying fish. Mm. He used that very thing, sloth, to bring him, so that he can believe. Yeah. Auch bei Petrus hat Jesus das Gesetz angewandt. Ne? Als Petrus die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hat und er auf das Wort von Jesus hin dann halt nochmal das Netz herausgelassen hat und dann er so viele Fische gefangen hat, der Herr hat dieses Wunder auch genutzt, um ihn an sich, also ihn zu ziehen. Es ging ihm nicht um die Fische. Et ah oui, c'est même comparable avec l'histoire de Pierre. Au début, quand Pierre a pêché des poissons, mais il n'a pas reçu du tout, Jésus-Christ est venu, puis il a aidé Pierre de pêcher beaucoup de poissons. Mais pour Jésus-Christ, il ne s'agissait pas de multiplier les poissons, mais d'attirer Pierre, parce que Pierre était encore jeune dans la foi. Mm-hmm. C'était seulement la seule voix, la seule langage que Pierre pouvait comprendre. Praise the Lord. Hallelujah. Mm-hmm. Amen. Amen. You can see all these promises. Now, verse 4, Abraham departed. Then let's go to Genesis 22. 1. Mose 22. Maintenant, on va lire Genèse 22. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Genesis 1. Mose 22. Are we there, please? Mm-hmm. Verse 1 to 3. 1 bis 3. Felix, can you help us? Verse 1 and 2. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Praise the Lord. Halleluja. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Verse 2. And he said, Take now your son, your only son Isaac, whom thou lovest, and guide thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. And Abraham rose up. You can see, here there was nothing promised. Hier gab's kein Versprechen. Because of the maturity. Wegen der Reife. Now know that he's matured enough. Er wusste, dass er jetzt reif genug ist, um es zu verstehen. Donc dans verset 2, il n'y a pas quelque chose comme une promesse, parce qu'Abraham était maintenant, il était dans la maturité pour comprendre Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He once used law, but later, are you getting it? Er hat einmal das Gesetz genutzt, aber später. When Abraham was no longer a child. Als Abraham kein Kind mehr war. He did. God did not mention anything reward. Hat Gott nicht mehr von einer Belohnung gesprochen? Until Abraham obeyed him. Erst als Gott ihn, als Abraham ihn dann gehorcht hat. Dieu n'a plus parlé d'une récompense jusqu'à ce que Abraham a obéi à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. And if you also see that of Peter and the fish, let's go there. Because I want us to go there. Auch mit Petrus und dem Fisch. Et même dans l'histoire de Pierre et avec ses poissons. In Luke 5. Lukas 5. Luke 5. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Luke 5. Lukas 5. Fish business. Das Fischgeschäft. Amen. If we read from 4 to 10. 4 bis 10. Verset 4 bis 10. Luke 5, 4 to 10. Lukas 5, Vers 4 bis 10. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, Launch. Praise the Lord. Launch out into the deep and let down your net for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night. I have taken nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had this done, they closed a great multitude of fishes, and their net break. Verse 7. And they become unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, Vers 8. He saw something, he saw the miracle. Simon Petrus hat etwas gesehen, hat das Wunder gesehen. Dans verset 8, on peut voir que Simon Pierre a vu quelque chose. You can see it. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord was not after fish. Der Herr war nicht hinter den Fischen her. Dieu n'avait pas poursuivi les poissons. Praise the Lord. Hallelujah. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, money devotion dass man morgens beispielsweise sich Zeit nimmt, um zu beten, ist gut. Aber es ist Gesetz. Es ist sehr gut. Das Gesetz ist gut, wenn es gesetzmäßig genutzt wird. Setting the time to pray. Oder einen Wecker zu stellen und zu beten, ist Gesetz. Wir beten nämlich 24/7. Praise the Lord. Halleluja. Amen. In Joshua 1. Joshua 1. The Lord said, meditate on me both day and night. Sagt Jesus. It is not, we pray 24/7. Wir sollen Tag und Nacht über ihn nachsinnen. Donc, dans Jésus, on a écrit qu'on doit méditer sur Dieu 24 heures sur 20. Praise the Lord. Amen. Amen. Fasting is law. Das Fasten ist Gesetz. Aber dennoch nutzen wir es, um unseren Körper zu trainieren. Je n'ai pas l'impression que c'est aussi la loi, mais on l'utilise aussi pour éduquer, pour entraîner notre corps. What man and religion call fasting, which is going without food. Was der Mensch in Religion Fasten nennt, nämlich auf Essen zu verzichten. Ce que l'homme et la religion appellent la jeûne. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What law? You know, law is dangerous. Das Gesetz ist gefährlich. Mais la loi est dangereuse. You know, setting the time to pray. If you don't pray at that time, Satan will have something to condemn you. Weil wenn du dann mal nicht zu diesem Zeitpunkt betest, wird der Satan etwas haben, was er nutzen kann, um dich zu verurteilen. Mais si tu n'as pas un temps, ou tu te tiens pas au temps dans lequel tu voulais prier, là le diable va avoir quelque chose pour te condamner. Are you getting it? If you do not pray at that time, something happens, you will not condemn yourself or the devil. You remember, you did not pray. Wenn du dann nicht betest, sondern zufälligerweise etwas dann genau dann passiert, wirst du dich verurteilen und sagen, genau weil ich eben nicht gebetet habe, ist das und jenes passiert. Et c'est ça pourquoi si par exemple tu ne pries pas, puis tu oublies de prier, puis après quelque chose se passe, là le diable va dire, tu vois, parce que tu n'as pas prié, c'est ça pourquoi tu cette chose t'est arrivée. Satan need law to condemn. Der Satan braucht das Gesetz, um zu verurteilen. Mais le diable a besoin de la loi pour condamner. Praise the Lord. Hallelujah.